Ich kam nach Haus von einem stressigen Tag. Ich bin K.O., mir tut alles weh. Das Richtige jetzt wäre eine Pizza Salami. Wow, das ist eine gute Idee. One, two, three, here we go. Hab sofort den Mantel angezogen und bin in meine Schuhe geschlüpft. Flupsi-wups, die Treppe hinunter zum Döner um die Ecke gehüpft. Welch ein Glück! Scheiß mich nicht, hier ist dein Geld. Gleich darauf schob er die rohe Pizza in den Backofen rein. Nebenbei fragte ich Ali, was macht die Freundin in Bali? Dann war die Pizza fertig, Schmack auf Hartz fein. Als ich zur Tür rausging, da sagte Ali noch Tschüss auf Türkisch. Zu Haus mach ich den Deckel auf. Oh Schreck, was ich da sehen muss, hat mich empört, ja fast beinahe verstört. Auf meiner Pizza.